Kundgabe 5368. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.04.1952. Ein gläubiges Gebet macht den Willen Gottes geneigt. Vertrauet auf Gottes Hilfe in jeder Not des Leibes und der Seele und gebet euch ihm völlig zu eigen. Es kann der härteste Gegenwille nichts ausrichten gegen seinen Willen. Und diesem, seinen Willen, sollet ihr euch demütig unterwerfen. Ihr sollet alles hinnehmen aus seiner Hand, mit der festen Zuversicht, dass es euch zum Besten diene. Ihr sollet ihn walten lassen, dann kann es nur gut für euch sein. Die göttliche Liebe ist um jeden Einzelnen bemüht, ihn zu gewinnen. Doch es sind die Mittel verschieden, weil auch der Wille seiner Geschöpfe verschieden ist. Und diesem Willen eine bestimmte Richtung zu geben, treten an jeden Menschen die Erlebnisse so heran, dass sie ihn zu einer Willensäußerung veranlassen, weil es nötig ist. Darum werden die Menschen nicht alle das gleiche Schicksal erleben, sondern stets voneinander abweichende. Und es kann sich nun ein jeder Mensch anders dazu stellen. Und das verhilft ihm zum seelischen Ausreifen, vorausgesetzt, dass der Mensch stets Gottes Willen erkennt und sich ihm ergeben fügt. Dennoch könnet ihr bitten um Hilfe, wenngleich ihr euch seinem Willen unterordnet. Denn ein gläubiges Gebet hat große Kraft und macht euch den Willen Gottes geneigt. Ein gläubiges Gebet kann abwenden, was euch zur Erziehung dienen soll. Denn ein gläubiges Gebet ist ein Bekunden der Demut und Schwäche, das Gott wohlgefällt und seine Liebe anregt zur Erfüllung des Gebetes. Und darum wendet euch in jeder Not des Leibes und der Seele vertrauensvoll und zuversichtlich an ihn, dem nichts unmöglich ist, der voller Liebe sich einem bittenden Erdenkind zuneigt, so dieses ihn ruft. Vertrauet euch ihm an, und er wird helfen, so es eurer Seele nicht zum Schaden gereichet. Er wird helfen, so ihr glaubet, denn einen festen Glauben lässet er nicht zu Schanden werden. Amen.